4. Zu vermieten oder man vermietet. Aluga-se. Einzimmerwohnung. O estúdio. Möbelstück. O móvel. Möbliert. Mobilado. Möblieren. Mobilar. Apartment. O apartamento. 8. Grundstück. O terreno.